Morgens nach dem Aufstehen willst du mich verführen, willst, dass ich so spitz bin wie du. Oft hast du Migräne und willst mich nicht spüren. Frag nicht, was ich stattdessen tue. Im Bad klebt Ejakulat, selbst im Spiegel seh ich mich nicht mehr. Vor dem Frühstück will ich dich verzehren. Sieh nur, was sich an mir bewegt. Sonst hast du doch nie Lust, Geschlecht zu verkehren. Morgens bist du ständig erregt. Das Dachfenster kommt kaum noch Licht. Auch in der Wanne ist drin, wo wir haben so viel davon, aber wir brauchen's nicht. Ich hab eine Idee zur Verwendung des Ejakulats. Ich glaube, ich weiß es. Wir bieten's bei eBay an und wir leisten uns davon mal endlich ein neues zu leise. Jetzt bist du sehr hervorragend. Sehr hervorragend? Ja, sehr hervorragend. Das kann nicht sein. Nein, egal. Ah. So, wir haben uns hier an diesem Ort versammelt. Hey. Awesome. An diesem Ort namens Internet. Um weitere niveauvolle Präsentationen zusammenzufügen. Wir sind jetzt irgendwie an Präsentation. An die letzte Gute-Nacht-Sendung. Erinnerst du dich? Wer hat da gesprochen? Horst? Horst. Ist da noch ein Horst? Da ist noch ein Horst. Wie kommt denn der Horst hier rein? Wo ist ein Horst? Ein fremder Horst! Import-Horst! Alle guten Horste sind Horste, sind drei. Ja, willkommen, willkommen. Ja, moin, moin. Und das um die Uhrzeit. Ja. Also ich stehe immer um 14 Uhr auf. Ja, echt? So früh? Ich meine, ich weiß, warum Studenten Stress haben. Ja, wenn du um 19 Uhr aufstehst, ja, musst du dich halt beeilen, weil um 8 Uhr die Läden schon zumachen. Nur wenn die Rentner noch vor dir sind? Ja, dann wird's eng. Ich bin da voll also, auf derselben Wellenlänge. Also ich muss sagen, dass ich Gebiete kenne, in denen ich auch bereits gewohnt habe, in denen Geschäfte bis 22 Uhr offen haben. Schlafen dann die Studenten bis 21 Uhr? Da gibt es wahrscheinlich keine Studenten. Oh ja, stimmt. Habe ich vergessen. Siehst du? Haha. Wieder erkannt. Hm. Jetzt muss ich. Aua. Was denn? Ich habe Schmerzen im Bereich um das Zwerchfell oder die Zwerchfelle beziehungsweise die Rippenfelle. Es gibt ja ein Zwerch- und Rippenfell. Okay. Ja, auf Warum? Jeden Fall habe ich das links und rechts. Die Schmerzen. Ach so. Woran liegt das? Ich habe das nur, wenn ich gelacht habe vorher. Am Lachen? Also lache ich falsch. Sei froh, dass du noch was zu lachen hast. Erstens dieses, zweitens jenes, drittens und überhaupt nein, ich würde sagen, du atmest falsch oder du hast einfach hast kleine Risse. Also also es sind so kleine Muskelfaserrisse in der Zwischenrippenmuskulatur. Und wie kommen die dahin? Also ich muss ja gestehen, ich war jetzt echt lange krank und unter Antibiotika. Heute ist der letzte Tag unter Antibiotika. Und ich bin so auf einem Wege, den man Genesung nennen kann. Ich bin halt noch schwächlich, aber im Großen und Ganzen fange ich an, mich wieder wohler zu fühlen. Ich niese noch ein wenig, ich huste noch ein wenig, alles gut. Aber seit heute, wenn ich lache, kriege ich danach unheimliche Schmerzen in diesem Bereich. Wie kommen da bitte Risse hin? Ja. Herr Doktor. Herr Doktor, genau. Herr Dr. Horst. es kann sein, dass durch Belastung beziehungsweise durch so eruptionsartige Belastung, wie zum Beispiel Niesen, Husten oder so, kann es eben sein, dass du dir da so Mikrorisse im Prinzip einfängst. Das ist nichts anderes wie Muskelkater. Muskelkater sind ja auch so Mikrofaserrisse. Und ja, genau, das kann das einfach sein. Und das ist dann halt beim Lachen halt zum Beispiel, dass das eben lokalisiert, weil das über das Zwerchfell ja läuft. Und was mache ich dann dagegen, wenn ich jetzt diesen Schmerz habe, was mache ich dagegen? Flacher atmen oder tiefer atmen? Weiter atmen würde ich. Das bietet sich an, in vielen Fällen zumindest. Ja, nee, machen kannst du ja nichts. Das ist genau wie bei einem Rippenbruch zum Beispiel, machst ja auch nichts. Gehst du hin, wirst gerönt, dann kommt der Doktor zu dir und sagt, herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine gebrochene Rippe, wir sehen uns in 4 Wochen. Ah, cool. Also, ja, finde ich schön. Sehr angenehm. Ist vollkommen unspektakulär, kannst auch schaffen gehen und so. Ja, geil. Ah, also an alle, die sich krank schreiben lassen wollen, weil sie Rippen gebrochen haben, bringt nichts. Weil das ist nicht. Außer man muss irgendwas Schweres heben. Ja, aber dann kriegst du halt so eine Korsett? Nee, so ein, ja, entweder ein Korsett, meistens kriegst du so einen Stützverband und dann war's das. Na, okay. Dann darfst du wieder gehen. Und, aber den kriegst du selbst den kriegst du normalerweise nur bei so einer Sehnenfraktur, also wenn du mehrere Rippen gebrochen hast. Ah, okay. Ja. Ja, was machen wir jetzt hier? Wir machen jetzt medizinische Fachberatung. Mit Call-In. Und verdienen einen Haufen Asche bei Tele 5. Nee, wie heißt die? Scheiße hoch 9. Astro. Ja, genau, Astro TV. Ja. Call-In, 9 live. Ach nee, das war was anderes. Ja, genau, Scheiße hoch 9, 9 live, genau. Ja, finde ich großartig. Finde ich ganz, ganz toll. Ich liebe vor allem, was ich noch mehr liebe als 9 live, diese ganzen Rätsel-Scheißdrecksender, die dich ja verarschen und dir die Kohle aus dem Leib ziehen, finde ich diese Dauerwerbesendungen. Da gibt es ja dann so QVC und Hau mich blau, die das den ganzen Tag machen. Ja, die labern ohne Punkt und Komma. Aber für ich finde es voll geil. Rhetorisch ein Meisterwerk. Ja. Könnte ich tagelang gucken noch. Aber ich persönlich finde noch viel besser als diese QVC und Home Shopping Europe und so, finde ich diese Dinge, wo so offensichtlich amerikanische Menschen ihre Gesichtsmuskeln bewegen und irgendjemand anderes sagt, ja, das ist einfach hervorragend, Hallo, Mr. Bob. Snoot. Ja, genau. Hallo. Bob, ich freue mich ja dass du hier bist. Wo sie eine halbe Stunde labern und dann sich der Mund nicht bewegt. Er ist geil. Da gab es ja von, wie hießen sie? Mr. Keine Snoot. Ahnung, wer. Ja, die haben doch immer die Verarsche gemacht auf ProSieben immer. Sehr geil, sehr, sehr lustig. Oh, habt ihr gestern zufälligerweise Better of Ted gesehen? Nein, diese neue, nicht. die neue Serie in Comedy Central mit der Portia de Rossi. Ich bin leider so krank, dass ich nicht mehr Fernsehen geguckt habe. Dass du nicht mehr Fernsehen geguckt hast. Oh, sehr lustig. Also es geht da um Ted. Ted ist irgendwie Erfindungsleiter, keine Ahnung, bei Viridian Dynamics. Das ist irgend so ein multinationaler Konzern. Und da ist er in der Hauptrolle, seine Sekretärin ist das, glaube ich, seine Chefin und zwei Labormitarbeiter. Und sehr, sehr großartig, sehr, sehr lustig, weil da halt echt so die riesenbösen Vorurteile zum Teil auch ausgeschlachtet werden. Da haben sie in der zweiten Folge, war das, glaube ich, haben sie ein neues Bewegungsmeldersystem installiert in der Firma, dass die Reflexionen der Hautoberfläche, also die Lichtreflexion bei der Hautoberfläche misst und dadurch stromsparender und bla bla ist. Aber leider geht es nicht bei schwarzen Menschen. Und das war total geil, weil sie dann im Aufzug drin standen, so 20 Afroamerikaner standen im Aufzug und der Aufzug hat sich keinen Zentimeter bewegt. Und sie so, fuck, was ist denn jetzt da passiert? Und so, wir hätten den weißen Typen nicht aussteigen lassen sollen. Und da meinte eine so, hey, wir sind 20 Schwarze in einem Aufzug, natürlich steigt der Weiße da aus. Das fand ich sehr, sehr geil. ja, sehr zu empfehlen. Irgendwie donnerstags 23.05 Uhr auf Comedy Central. Geil. Echt mal angucken. Better of Ted. Vor allem vor der Werbepause, auch sehr geil, kommt dann immer so ein gefakter Werbeclip von dieser Firma. Und da haben sie dann irgendwie so Viridian Dynamic. Familie. Juhu. Total sinnfrei, aber geil. Ja, kann ich nur empfehlen. Ja, wo ist denn der andere Horst? Der ist weg. Ja, ich habe hier so Knopf gedrückt und da war falsch Knopf. Und ich habe die ganze Zeit mit euch geredet. Ah, ja, das sagen sie alle. Nee, wirklich mal. Ja, du kriegst wieder die Technik nicht auf die Reihe. Ja, so Horst und Technik, das ist schon sehr schlimm. Ja, unglaublich. Nicht Horst-kompatibel. Nicht Horst-kompatibel. Nee, leider nicht. Manchmal echt nicht. Ganz abgesehen davon hängt mir mein Popschutz unter der Nase und geht mir damit auf die Nerves. Pophorst, ja. Pophorst. Der Horstschutz. Der Horstschutz. Ein Horstschutzmittel? ja, wie ich gesehen habe, wünschen sich das ja manche Menschen. Horstschutzmittel? Ja. Warum? Ja, so im iTunes Store. Ja, ach so, ja, ja. Da haben wir ja bitterböse. Zwei Stück. Ja, aber zwei ganze. Zwei, ja? Also von all den, ich glaube mittlerweile waren es irgendwie so bei paar 70 Abonnenten, sind zwei, ja? Zwei dabei, die das niveaulos und doof finden. Und übertrieben, untertrieben. Tja, genau. Ziel erreicht, ne? Was ich sehr lustig finde, ist die Schreibweise der Namen. Also so habe ich jetzt nicht so auf der Pfanne, warte mal. Ja, der eine hieß Peacemaker, aber Peacemaker ohne zweites E, das Peace. Also Peacemaker. Peacemaker, ja. Und der andere, einem Bindestrich User, wobei einem groß und User klein geschrieben war. Also, da muss man einem nicht vorwerfen, dass er dummes Gesülze ohne Sinn und Inhalt macht. Ja doch, muss man. Allerdings, ja, das sind wahrscheinlich, also die sind einfach innovative Menschen. Ja, die machen sich einfach ihnen die Sprache untertan. Oh. Ja? Oder, was ich ja vielmehr meine, ist, dass die einfach nicht merken, was hier getrieben wird. Da gibt es. Jetzt, du schiebst mir hier gerade den Ball zu. Ich weiß nicht, ob es absichtlich ist, aber ich sage es jetzt trotzdem mal. Kennst du, ich hab davon schon mal erzählt, ist eines meiner Lieblingsthemen. Horst Dunning und Horst Kruger, ja? die beiden hervorragenden Forscher und Publizisten, nenne ich sie mal, haben ein tolles Paper dazu veröffentlicht. Da geht es um den Dunning-Kruger-Effekt, nämlich Aussage, dass inkompetente Menschen den Grad ihrer Inkompetenz nicht abschätzen können. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir hatten das schon mal in einem Podcast. Hatten wir das schon mal? Kann sein. Ich befürchte fast, ja. Aber ich... Ich, komm, wir hören uns jetzt alle nochmal live an. Was ich besonders schlimm an dieser Kritik halt einfach finde, ist, dass Kritik an mangelnder Qualität uns vorgeworfen wird. Aber wir haben ja überhaupt keinen Anspruch an Qualität. Ja, nur an Tonqualität. Ja, Tonqualität. Ich versuche auch immer wirklich in das Mikrofon hineinzusprechen und nicht wild im Raum rum zu gestikulieren, damit alles umfällt. Manchmal drücke ich Knöpfe, die ich nicht drücken sollte und bin dann nicht mehr zu hören. Das ist alles aber dann wirklich ein Unfall und keine Absicht. Aber inhaltlich gibt es keine Qualitätsansprüche, dachte ich. Das wäre die Vorgabe gewesen. Ja, das ist das ultimative Motto. Eben. Alles bloß kein Inhalt. Content gibt's genug im Internet. Ja, genau. Content-Schleuder. So weit kommt's noch. Nix ist. Oh. Hier ist mal gepflegter Mut zur Lücke. Ah. Soll ich mal meine Kontoauszüge vorlesen? Um beim Thema Mut zur Lücke zu bleiben. Genau. Buchungstag, 21.06. Von welchem Jahr ist das? Warte mal. Der Artikel, den Sie kaufen möchten, ist nicht mehr erhältlich. Ah, apropos nicht erhältlich. Ja, erzähl weiter, dann erzähle ich was. Ich versuche Updates zu ziehen für mein iTunes, so App Store-mäßig. Geht. Und. Du hast Apps? Ich habe Apps, ja. Oh, weißt du, was ich super lustig finde? Wenn Menschen iPhones besitzen und nicht an einem App Store waren. Genau, weil die nicht mal wissen, was der App Store ist. Aber da kenne ich drei. Ich finde es total geil. Ich finde es super lustig. Nee, erzähl lieber deine Story, die ist viel lustiger. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt keine Updates mehr laden darf, aber ja. Das hast du nicht verdient. Hast die Rechnung nicht gezahlt. Aber sie wurden mir aufgedrängt. Ach komm. Hier 30 Updates, machen Sie jetzt. Laden Sie runter. Besser ist es noch. Meine Siglinde, ja, die hat ein Update, wo der Hersteller schon reingeschrieben hat, bloß nicht das Update laden. Geil. Das ist cool. Das ist Rock'n'Roll. Ja. Was wollte ich denn erzählen? Ach genau. Ich bin heute Morgen so ein bisschen im Web gesurft, wie ich das halt so mache. Und bin da auf einen großartigen, wundervoll recherchierten und liebevoll artikulierten Artikel der Bild-Zeitung gestoßen. In ihrem Online-Portal bild.de. Und zwar geht es da um Oma Gunda, / Siglinde, 84 glaube ich, die eine Auseinandersetzung mit der mit RTL stammenden Siglinde Wittler hatte. Die nämlich bei Oma Gunda war, um ihr Haus schöner zu machen. Das war so ein Messi-Ding, ja, also vollkommen zugemüllt, ja. seit keine Ahnung, seit 20 Jahren nur zugemüllt, also richtig ekelhaft. Mhm. Ach, das war die mit der Hunde? Nee, nicht die mit den Hunden, sondern... Die mit den Einbrechern? Nee. Das war er, also er war dement und also der Mann, der Max war dement. Ja, ja, der Raucher, der Kettenraucher. Der raucht Pfeife nur. Ja? Ja, ja. War da nicht der Hund gestorben oder sowas? Ne, die hatten einen Hund, aber ob der gestorben ist, weiß ich nicht. Doch, auf jeden Fall. Dreharbeiten, glaube ich. Und ja. Dann hat diese Klinde noch ein Bild vom Hund gemacht und an die Wand genagelt und dann kam ein paar Wochen später wieder und dann war die Wohnung doch so ein bisschen versüfft und. Nee, zugestellt. Vor allem neue Möbel gekauft und reingestellt, so, weil nicht genug Platz zum Horten. Ja, auf jeden Fall beschwert sie sich ja jetzt, dass RTL, also die Frau Siglinde Wittler, ja, das ja alles, es ist ja jetzt nichts mehr wie vorher, es ist ja alles weg, die hat ja alles weggeschmissen. Wo ist das Zeug? Ja. Ich so, ja gut, um Sperrmüll. Aber da geht es halt hoch her, in der Bild-Zeitung, weil die Bild-Zeitung jetzt natürlich anprangert, ja, das böse RTL, das nicht so gemacht hat, wie sie das wollte. Ja? Im Bild-Zeitungsinterview sagte dann sogar Oma Sieglinde, dass wenn sie habe mit RTL gesprochen und dass wenn sie mit der Bild-Zeitung reden würde, würde RTL kommen und würde alles wieder rausreißen. Zusammen mit dem Zitat, oh mein Herz. Ja? Fand ich schon mal gut. Sie sprach halt doch mit der Bild-Zeitung, weil, Zitat von der Bild-Zeitung, sie ja nicht anders könne. Wo ich schon gedacht habe, so, Jetzt war ich natürlich interessiert daran, wie ist das dazu gekommen? Wo liegt das tragische Einzelschicksal? Habe dann im Bild, bei Bild.de den Vorgängerartikel dazu gelesen, nämlich als Sieglinde initial dann bei ihr war. Da hat sich die Oma Sieglinde aber so super gefreut, war so überglücklich, wurde von der Bild-Zeitung auch so dokumentiert. Wo ich gedacht habe, und habe dann bei klippfisch.de diese fünf Teile mal angeguckt. Was ganz interessant war, weil nämlich die liebe Sieglinde Wittler in der Sendung gesagt hat, sie wissen aber schon, dass es hier alles verändert wird und nichts mehr so sein wird wie früher. Ist das okay für sie? Und geantwortet wurde, ja. So. Heute Nachmittag wollte ich das dann meiner lieben Sieglinde zeigen. Daraufhin habe ich festgestellt, tja, schade. Man konnte dich genau jetzt leider nicht mehr verstehen. Das war RTL. Ja, okay. Das war RTL. Nämlich bei Clipfish sind jetzt diese Folgen alle gelöscht. Ist nicht mehr auffindbar. Oh, krass. Ja. Gibt es den Artikel noch? Bei der Bild-Zeitung? Ja. Ja, klar. Warte mal. Ich organisiere den gerade mal. Red mal weiter. Gut. Also so im Großen und Ganzen finde ich diese Show wesentlich optimaler jetzt mittlerweile, weil es geht ja da hauptsächlich so um Horrorhäuser und Messi-Wohnungen und sowas. Finde ich echt gut. Ist ein wesentlich unterhaltsameres Feld jetzt mittlerweile, finde ich. War ziemlich eklig, also wenn ich mir das teilweise angucken muss, dass da manche Leute in Katzen heiße umkommen teilweise. Ja, das war ja das andere Ding mit der mit dieser Hundezüchterin, die da die da ja gemacht hat, das andere Messi-Haus. Und schichtweise halt ihre Zeitungen ausgebreitet hat und die Hunde dann schichtweise da auf die Zeitung gemacht haben. Ja, irgendwie so. Doch, ja, irgendwie so. Also da war wohl so wirklich Haufen, richtig hoch war der Hundekot. Das gibt es auch bei Clipfish übrigens. Also ich glaube, die haben allein am Hundekot 2 Tonnen reinen Hundekot herausgeholt. Insgesamt, also in der ganzen Wohnung. Weil die hat wirklich jedes Zimmer dazu benutzt, die Hunde da Gassi gehen zu lassen. Krass. Ja, vor allen Dingen die Keime und Bakterien, die sich in der Zeit entwickeln, das ist ja eklig. Es gibt ja auch noch mehr Vorwürfe hier bei diesem, wie heißt das nochmal, bei der Sieglinde Wittler? Ja, mit den Schummelvorwürfen, die sie da mit diesem Versteigerungsdingens da hat. Das ist ja auch noch was. Ja, dass das Haus erst verschönert wurde und dann gewinnbringend verkauft wurde. Nein, werden sollte, aber es gar nicht verkauft wurde, weil es immer noch zu Verkauf steht. Ah, okay. Das okay. ist der Punkt. Oh. Also das war wohl so, dass sie da halt gesagt haben, okay, wir verkaufen das. Für 235.000 Euro oder sowas. Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Und das wurde dann halt auch live gezeigt und das wären halt alles nur Statisten gewesen und notariell beglaubigt alles, tralalala, und das war es halt wohl alles irgendwie nicht und das wurde wohl auch nach einer Folge abgesetzt. Ach, das war eine eigene Serie? Da ging es nur genau. Zum Steigern von dem Haus. Das war unterm Hammer oder so hieß das. Und das war was Eigenständiges. Aber da eben, wie gesagt, Da hat sie also wohl böse aufs Dach gekriegt. Die liebe Sieglinde Tine Wittler. Ja. Also ich habe diese Folge nie gesehen. Ich kenne nur dieses, wo die irgendwelchen Menschen die Häuser hübsch machen. Ja, wie gesagt, das lief ja auch nur einmal mit dem anderen. Aber das war da im Prinzip genau dasselbe. Das heißt, sie haben das Haus hübsch gemacht und wollten es dann halt für die Familie verkaufen, dass die halt wieder an Kohle kommen. Irgendwie so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es wohl nicht so gelaufen, wie es war. Ja. Was auch geil ist, da steht halt in diesem Bild-Zeitungsartikel, in dem zweiten, genau, da stehen dann so im letzten Teil, sie waren nur viermal, und Sieglinde Tine Wittler, Fragezeichen, sie waren nur viermal kurz bei uns, sie hat mir eine Haushaltshilfe versprochen, die ist nie gekommen. So, dann gibt es einen weiteren Beitrag von Einsatz in vier Wänden, so ein Special danach, wo sie einen Monat später nochmal hingefahren sind. Da kam nämlich die liebe Sieglinde Tine Wittler mit so einem Teppich nochmal an. Und da stand eine fremde Frau in der Küche und sagte, hallo, ich bin die Haushaltshilfe. Gut, das kann natürlich irgendwie so ein Auto, so eine Statistin gewesen sein, aber ist egal. Wir haben es halt auf Band, ja. Egal. Alles sehr problematisch. Naja, gut, ja, nö, finde ich überhaupt nicht. Finde ich überhaupt nicht problematisch. Die Bild-Zeitung hat wieder hier, ne? Tod im Mord in der Metzgerei, Bildsprache als erstes mit der Frikadelle. Ja, das ist typisch, also deswegen lese ich ja auch die Bild-Zeitung so gerne, ja. Das ist typisch. Finde ich gut. Ach ja. Weißt du, dass ich mich, oder wisst ihr, dass ich mich letztens sehr geärgert habe? Das tue ich öfter. Über mich? Nee. Nein, über Salz. Salz. Salz. Oder auch genannt Salt. Wie, also, der Film mit Angelina Jolie, oder meinst du das Salz auf dem Ei? Also Natriumchlorid. Ich meine den Kinothriller mit Sieglinde Jolie. Warum? Weil der so furchtbar ist. Echt? Ich habe mir noch nicht angeguckt. Ich war nur am Überlegen, ob ich ihn mir vielleicht angucken soll, weil Wanted fand ich zum Beispiel endlos geil. Oh ja, der war super. Der Film ist eigentlich gut. Also eigentlich ist der Film nicht scheiße. Der Film ist eigentlich gut. Aber dieser Film hat so gegen Ende hin, macht er so den Eindruck auf, nach, oh, wir müssen jetzt aber langsam zum Ende kommen. Also hier, wir haben nicht mehr so viel Zeit jetzt hier. Also so, wie jeder Stephen King-Film. Ja, so am Ende ist die Story so gepresst und so absehbar und nicht mehr. Ja, so Stephen King halt. Und ganz am Ende ist noch so, kennt ihr noch den Film Blade? Ja. Welchen? Den Vampirmörder, Vampirjäger oder was? Genau, den ersten Teil davon. Ja, okay. War blöd. Der war blöd. Aber der Film war an sich abgeschlossen. Und dann kam so quasi kurz vor oder nach dem Abspann, ich weiß es nicht mehr, so eine Szene, wo Blade auf einmal in Russland auftauchte und irgendjemand anderen gejagt hat. Und so, du hast gedacht so, okay, Story abgeschlossen, schöner Film, oder auch nicht, wie auch immer. Aber Film zu Ende und dann so, oh, es könnte einen zweiten Teil geben. Und bei dem Film weißt du so ab den letzten 20 Minuten schon, wir kommen nicht zum Ende. Wir kommen hier nicht zum verfickten Ende und es wird nicht alles so abgeschlossen, wie es sein sollte. Es ist sowas von auf Saw 2 oder Pepper 1 oder war es auch immer ausgelegt. Es ist furchtbar. Ich finde es total zum Kotzen. So. Tja, ich kann da nicht mitreden. Ich habe den Film leider noch nicht gesehen. Ja, du sagst nur leider wegen Sieglinde Jolie. Ich kenne jemanden, der geht nur in Filme rein, weil er wegen den Schauspielerinnen in die Filme geht. Und dieser Horst bist du? Nein. Nein. Nein. Ich würde sowas niemals machen. Nein. Ich setze ja all meine Kino-Hoffnungen diesen Sommer auf The Expendables. Ach du lieber Gott. Ohne Witz. Bei dem Film, allein bei den Trailern, da kriegt man doch ein sowas von furchtbar geilen Teenie-Erektionslatten-Kollaps. Ein Retro-Flash. Aber ja. Sowas von geil. Ey, ich hab den Trailer das erste Mal gesehen. Ich saß da und bin voll ausgeflippt. Ja, meine Sieglinde saß neben mir, hey, komm mal wieder runter. Und ich so, nein, das sind alle meine Helden aus meiner Kindheit. Ja, ich will diesen Film sehen sofort. Aber, geil. Aber dieser Horst Schwarzenegger, der spielt ja nur so eine Cameo-Rolle. Ist nur Cameo, ja. Genau. Und Horst Willis auch. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Doch, auch. Ich will nichts hören. Ich will den Film sehen. Ja, ich will auch jetzt den Film sehen, aber ich weiß, dass der läuft seit Donnerstag. Gestern. Was, echt schon? Ja. Oh. Achten, oder? Warte mal. Was haben wir heute? Den. Was war? 28. Der sollte, glaube ich, jetzt laufen, ja. Der läuft, glaube ich, seit gestern. Oh, gibt's auch schon bei Kino.to auf Deutsch und Englisch. Ah, nein. Ich will den im Kino sehen. Das ist einer der wenigen Filme, die ich im Kino sehen will. Ja, so wenn's Bums und kracht, dann muss man das schon wirklich in voller Breite genießen. Ja, vor allem, es ist ja nicht jeder aufgezählt, der dabei ist. Ja, Terry Crews ist ja noch mit dabei, zum Beispiel. Der eine sieht aus wie, nicht Bam Bam Bigelow, wie heißt der andere Wrestler? Der Iceberg? Nee. Iceberg ist Iceberg ist doch dabei, oder nicht? Heißt er so? Ja, vielleicht gucken wir einfach mal bei IMDb nach. Ja, mach mal. Und, mach mal. So, nein. mdb.com. Oder .de. Sehr, sehr, sehr, ja, komm ist mehr drin, finde ich. Wer des Englischen mächtig ist. Wie, ich bin Horst. Ja, also sagst du nur, dass du Englisch kannst. Nein, ich behaupte das nicht mal. Kinostart 6. August. Ja, in Amerika vielleicht. Premiere-Datum in Deutschland, 26. August. Vielleicht doch gestern. Nee, vorgestern. Wir sind jetzt schon im 28. Ja, Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Randy Couture. Ah. Steve Austin, genau. Ice Cold Steve Austin. Ja. David Zayas, Giselle wie ist das denn? Kenn ich nicht. Itier heißt die Dame. Charisma Carpenter, die ist geil, die will ich haben. Mikey Rourke. Mickey. Mickey? Mickey, sonst haut er dich. Oh, das wäre scheiße, weil der kann, glaube ich, gut hauen. Du musst dann aufpassen, dass sein Gesicht nicht platzt. Mit seinem komischen Cowboy-Hut. Also Mickey heißt er? Ja, Mickey Rourke. Ist wie Mickey Maus. Der heißt ja auch nicht Mikey Maus. Wer ist James Ebert? Wer? James Ebert. Geburtstag 4. Oktober 1984, New Orleans, Louisiana. Spitzname Jamie. Jamie Herbert. Herbert. Drive Angry CD, The Fields. Der ist nicht im Abspann genannt, aber spielt auch mit. Okay. Ja, Statistensau. Was hat denn der sonst noch gemacht? Ja, aber unter den gleichen Leuten steht auch Arnold Schwarzenegger und Bruce Willis. Ich sag ja Statisten. Ja, vielleicht macht er einen Cameo-Auftritt. Ja, aber da muss der doch irgendwie berühmt sein. Da muss der doch was können, nö. Ja. Auf jeden Fall ganz grandios. Ich finde das sehr lustig, dass der ganze Abspann bei IMDb immer steht. Also so. Ja, es ist, ja, wie gesagt, das ist eine großartige Seite. Gefällt mir sehr gut für jeden Kinofreund. Aber es steht keine Zusammenfassung dort, oder? Nicht immer, ne? Also in diesem Fall nicht. Ja. Ich meine, das ist ja auch nicht schlecht. Musst ja nicht unbedingt den Plot nicht direkt wissen, finde ich. Ja. Das ist ja wie Weihnachten. Du wirst also, ja auch nicht wissen, was im Geschenk kabum. Ist. Auf jeden Fall kabum. Ja, natürlich. Aber das wäre auch, alles andere wäre auch derer nicht würdig. Ja. Also ich bin davon auch total angetan. Aber es scheint, wir sind nicht alle Horste sind angetan von dieser Besetzung. Oder? Wie? Ah, du doch? Habe ich das Gegenteil behauptet? Ich habe es nicht so... Meine Euphorie hat sich nicht so nach vorne, kam nicht so raus, ne? Ja. Ja, ja. Also ein bisschen bedeckt. Gedeckt? Bedeckt? Bedeckt, ja. Bedeckt, ja. Wie meistens das Wetter in diesem Sommer? Das war ja auch eine Enttäuschung, ja. Entweder ist es kalt oder es war zu warm. Ja, oder zu nass vor allen Dingen. Oder es gewittert, ja. Gewitter! Die Expendables sind eine Einheit, bei der niemand damit rechnet, dass sie lebend aus ihrem Einsatz zurückkehrt. Als einem südamerikanischen Diktator das Handwerk gelegt werden soll, schickt man die abgebrühte Truppe in den Inselstaat Vilena. Vileda? Ja. Vileda. Um das dort angeblich die Ordnung wiederherzustellen. Ein schier aussichtsloses Unterfangen, bei dem der Tod der Soldaten nicht nur in Kauf genommen wird, sondern sogar gewünscht ist. So, dann setze ich die Kopfhörer ab, weil ich möchte den Plot wirklich nicht hören. Nee, das war's eigentlich schon. Witz. Ja, gut. Wollte nur mal warnen. Nee, das ist wirklich nur so Werbetext. Ja, dann das sind noch zwei Sätze. Allerdings wurde diesmal die Rechnung ohne Barney Ross gemacht. Der Profisöldner schart um sich ein Team von Kämpfern, deren Professionalität nur noch von ihrer Todesverachtung übertroffen wird. Du musstest das jetzt zu Ende lesen, damit du auch noch deine Gage von dem Kinoveranstalter bekommst, ne? Richtig. Genau, dann zwei Tafeln Horst-Schokolade. Genau. Und eine Tafel Schade-Schokolade. Ich hätte gerne Ein Bockhorst. Hast du die Würstchen gesehen, die ich getwittert habe? Nee. Nee? Ach. Ich war doch krank und im Fieber. Ja, das ist aber auch schon wieder 4 Wochen her. Ja, und so lange bin ich schon geisteskrank. 8 Monate. Ja, geisteskrank bist du schon seit eh und je. Ja, eben. Ne? Also lass mich bloß in Ruhe. Nö. Ich kann dafür nix. Sagen sie alle. Hat einer den Film A-Team geguckt? Da habe ich von einem Arbeitskollegen habe ich großartig 2 Freikarten geschenkt bekommen. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen, ne? Gut, ich auch nicht. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, habe aber gesagt bekommen, du, den wirst du voll gut finden. Ich weiß nicht, wie sehr diese Person das einschätzen kann, ob ich das gut oder nicht gut finden werde. Es kommt darauf an, ob er in einem gleichen Alter ist und ob er die Original-Fernsehserie kennt. Ja, kennt er. Na gut, dann kann er das vielleicht ganz gut einschätzen. Ja, aber hat er sie jetzt in der Wiederholung gesehen oder damals? Wirklich? Nee, er hat sie da schon damals gesehen. Er ist ungefähr unser Alter. Etwas jünger, so 2 Jährchen oder 3. Ja, 2 Jährchen jünger als der jüngste von uns. Ja, hat sie damals auch schon gesehen und fand die damals schon großartig und jetzt auch. Und er hat gesagt, musst du reingehen, unbedingt. Ich habe aber auch bis jetzt noch nicht mich dazu überwinden können. Ich spare noch auf The Expendables. Ist eigentlich Mr. T wirklich Mr. T in dem Kinofilm? Nein, oder niemand ist der gleiche wie von früher. Obwohl bei Mr. T hätte man das ja gut machen können. Der hat sich ja noch gut gehalten, ne? Eben. Ja, aber der spielt doch WoW. Der hat keine Zeit mehr für Filme drehen, der muss WoW spielen die ganze Zeit. Ja, ich fand ja Murdoch am besten. Hat einer von euch die Seite bei YouTube gesehen von The Expendables? Nee, ich habe nur gesehen, dass bei iTunes jetzt irgendwie so Bonusmaterial und Trailer und so weiter gibt. auch, ja. Gar keine Frage. Aber es gibt bei YouTube eine Unterseite, The Expendables. Und die ist einfach nur super geil. Der Film muss dir angetan haben, du. Ja, natürlich hat mir der Film das angetan. Ich will auch gar nicht wissen, was die da alles ausgegeben haben und wie viel Überzeugungsarbeit das gekostet hat, die Leute alle dazu zu bringen, doch nochmal so ein Ding zu machen. Ja, einfach grandios. Einfach grandios. Ich finde es total cool. Diese YouTube-Seite ist so eine, die wo Flash komplett durcheinander alles Mögliche brezelt. Und die ganze Seite natürlich kaputt geht. Versteht ihr, was ich meine? Nein. Habt ihr sowas noch nie gesehen? Oh nein, ich habe das angemacht aus Versehen. Der härtesten Söldner der Welt. Nein, das wollte ich nicht. Ja. Genau. Ich bin mir nicht sicher, ob es diese Seite war, aber ganz großartig. Man startet das Video und letztendlich schießen die Menschen aus. Das ist es nicht. Es gibt auf jeden Fall da so eine Seite YouTube und die fällt komplett auseinander. Versteht ihr, was ich meine? Also, die ist animiert, so die Seite, und crasht dann. Ach, das muss man gesehen haben. Ich werde den Link in die Shownotes posten. Dass ihr sowas noch nie gesehen habt. Was macht ihr denn den ganzen Tag im Internet? Flash aushaben. Click to Flash und so. Das ist doch läppsch. Ja, ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden. Das ist ein Interview, eine Interviewsituation zu The Expendables. Das muss man einfach gesehen haben. Also ich mache das mal hier aus. Ihr könnt euch das wegen mir gerne live mal geben. Das ist nur geil. Das ist super geil. Ja, das ist im Prinzip ist die komplette Seite. Also das ist jetzt nicht so aufgebaut, dass eben nur das Video ein Flash ist, sondern die ganze Seite ist ein Flash. Alles genau, ist ein Flash. Ja, okay, jetzt habe ich es gemacht. Aber wenn du halt jetzt keinen Flash-Blocker hast, dann bemerkst du das ja nicht direkt und du drückst einfach auf den Play-Button und dann passiert da halt was. Und die ganze Seite stürzt nach und nach in sich zusammen. Sly schießt auf irgendwelche Leute, die in anderen Video-Vorschauen zu sehen sind, die auf ihn geschossen haben oder auf ihn schießen wollten und so. Sehr geil. Also da haben sie sich auch wirklich Mühe gemacht. Ja, und haben mal hier so ein Flash-Programmierer geholt. Trinke gerade Cola mit Mango-Guave-Geschmack. Das klingt absolut ekelhaft. Es schmeckt aber super geil. Das sagen alle. Nee, echt, ohne Scheiß. Ich kann euch ja mal ein Probierhäppchen mailen. Ja. Oh ja, gerne. Wie kommst du auf die Idee, sowas trinken zu müssen? Habe ich gelesen, nachdem ich Bonbons mit Ananas-Guave-Geschmack hatte und das ganz lecker fand, habe ich gedacht, ach guck mal, da ist hier Cola mit Mango-Guave. Muss geil schmecken. Mal gekauft, getrunken, fand ich gut. Genommen. Ja. Und schmeckt? Schmeckt nach, also du schmeckst die Mango, du schmeckst im Hintergrund so schmeckst du die Cola und im Abgang prickelt so ein bisschen der Guave nach, der Guave-Geschmack. Ist eine recht interessante Harmonie, finde ich gut. Schmeckt mir lecker. Schmeckt dir lecker? Schmeckt mir lecker. Ja, dann mal Prost. Ja. Aber wo wir gerade bei Geschmacksstoffen sind, hast du das letztens im Fernsehen gesehen? Da haben sie jemanden, wo gerade beim Mango sind, ein Originalstück Mango hingehalten mit verbundenen Augen und ein Ersatzstoff. Also was genauso von der Konsistenz war, und aber alles nur künstlich. Die haben also der armen Mango die Augen verbunden? Nein. dem Horst, der das probieren soll. Ach so, ja, okay. Und dann sollte der Horst rausfinden, was jetzt die echte Mango ist und was die falsche ist, also vom Geschmack her oder von dem Aroma her. Tja, und da der Geschmackssinn so zerstört war oder schon so nicht konditioniert war, hat er natürlich gesagt, das künstliche Aroma ist die echte Mango und das andere ist die falsche Mango. Und da haben die wieder mit bewiesen, dass die ganzen Leute eigentlich gar nicht mehr wissen, wie eine richtige Frucht schmeckt oder gar nicht mehr die Sensibilität haben für richtige Aromen und schon auf dieses künstliche Aroma konditioniert worden sind. Ja, das liegt ja auch daran, dass du... bei mir ist zum Beispiel mein Lieblingsgewürz Natriumglutamat. Mononatriumglutamat, ja. Genau. Finde ich gut. Ist mein Lieblingsgewürz. Ist manche übrigens extrem hormonschädigend genau. im Körper. Finde ich gut. Hormone braucht keine Sau, ja. Finde ich echt super lecker. Mache ich in meinen Kaffee, mache ich auf meine Brötchen, mache ich in meine Cola. Ja, muss man nehmen. Natriumglutamat finde ich gut. Ja? Und ich meine, Mangos erkennst du ja auch nicht zufälligerweise an dem holzigen Geschmack. Das finde ich immer geil. Ist das Mango? Nee, das ist Buche. Ja? Echt? Hast du mal frische Mango gegessen? Ja. Ja. Die schmeckt so ein bisschen, also wenn sie noch nicht so hundertprozentig durchgereift ist, schmeckt sie so ein bisschen holzig. Ja. Ja. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Okay, ich mag sie lieber durchgereift. Echt? Ja. Aber ich trinke auch Mango-Guave-Geschmack in meiner Cola. Also ich finde das nicht richtig. Du solltest hingehen und dir selber Drinks mixen aus Mango, Guave und Coca-Sträuchern. Das ist doch gesund. Das macht auch viel Sinn. War da nicht mehr die Rede von, dass dieses Red Bull Cola verboten werden sollte? Weil da Kokain drin ist? Also da steht auch auf der Dose drauf, dass da in der Rezeptur Coca-Pflanzenblätter verwendet werden. Ja, das war ja in Coca-Cola auch schon so. Ja, war, ist aber nicht mehr. Das sagen sie zumindest. Das behaupten sie, ja. Ja. Obwohl ich glaube, dass so wenn man also wenn man halbwegs so Filme guckt, dann weiß man ja, dass das Kokain anscheinend sehr sehr teuer ist und deswegen wahrscheinlich auch die Pflanzen sehr sehr teuer sind. Ich glaube, dass auch Cola dazu übergegangen ist, irgendeinen Ersatzstoff benutzen und nicht Angel Dust. Teures Zeug da rein zu knallen. Ja, vielleicht haben die eigene Plantagen irgendwo. Crystal Meth. was ich übrigens sehr, sehr lustig finde, auf redbull.de/cola kann man sich angucken, 100% pures Cola. Einzigartig ist das Cola von Red Bull, das Cola, geil, von Red Bull durch seine Inhaltsstoffe, die allesamt 100% natürliche Herkunft sind. Außerdem ist das einzige Cola, ist es das einzige, ich kann das nicht mit das, das heißt die Cola und nicht das Cola. Außerdem ist es das einzige Cola, das sowohl die Original-Cola-Nuss als auch das Coca-Blatt verwendet. Eine ganz spezielle Rezeptur eben. Oder hätten Sie etwas anderes von Red Bull erwartet? Mhm. Inhaltsstoffe. Coca-Blatt, Cola-Nuss, Zitrone und Limette, Nelke, Zimt, Kardamom, Pinie, Ackerminze, Galgant, Vanilleschoten, Ingwer, Muskatblüte, Kakao, Süßholz, Orange und Senfsamen. Da fehlt noch Johannisbrotbaumkernmehl oder so. Ja, was mir die ganze Zeit daran fehlt, ist Flüssigkeit. Ist da auch Wasser drin oder so vielleicht? Nee, das kriegst du alles aus der Coca-Nuss. Nee, Cola-Nuss. Gepresste Cola-Nuss. Deswegen schmeckt das ein bisschen nussig im Abgang. Ist keine Phosphorsäure, keine Konservierungsstoffe, keine künstlichen Farbstoffe, keine künstlichen Aromen drin. Simply Cola eben. Ja, das war jetzt der zweite Werbeblock für Red Bull. Erst für den Film. Du verdienst ja heute Abend eine krumme Nase, eine goldene Nase. Ah, ich mag die Cola trotzdem. Ich nicht. Ich nicht? Also habt ihr die schon probiert von Red Bull? Ich habe sie probiert, ja. Weil ich dachte, sie schmeckt besser als das Red Bull. Aber das schmeckt genauso bescheiden. Also ich liebe Red Bull. Das schmeckt ja wie aufgeweichte Gummibärchen. Also ich bin sehr froh, dass es hier Red Bull gibt in wirklich extremen Größen. Ich wusste gar nicht, dass es so große... 473 Milliliter. Nee, mehr. Das ist die größte Dose, die ich je gesehen habe. 473 Milliliter. Nee, hier war ein halber Liter Red Bull. Nee, hier habe ich irgendwo eine gesehen, die noch mehr hatte. Es gibt auch Red Bull in Flaschen sogar mittlerweile, ne? Ja, in Plastikflaschen schon immer, in Gastronomie, Glasflaschen auch. Also das schon ziemlich lange, aber wie groß jetzt die Flaschen da sind, keine Ahnung. Ich trinke ja lieber Club Mate. Das suche ich überall und find's nicht. Das muss man auf die Homepage bei denen gehen, da stehen Händlernachweise. Ah, doch, 473 Milliliter. Doch, doch, doch, ist die größte. Aha. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, ich kann mich auch mal vertun. Arschgesicht. Oh. Was sind das? Aber es gibt jetzt vier große Größen, diesen Red Bull Shot. Oh, neu, okay. Ja, er ist ekelhaft, hat meine Frau gesagt. Was, der Red Bull Shot? Ja, es ist. Ja. clubmate.de.com.net.org.info. Frag mich doch nicht. Ich habe die angeschrieben, ob sie mir so ein Fass schicken, aber die wollten nicht. Boah, das würde ich gerne mal bei Red Bull machen, wirklich. Von Red Bull würde ich mich sponsern lassen, echt. Da wird doch ein Review machen, ne? da würde ich ein bezahltes Review machen, solange ich nur so einen Red Bull Kühlschrank bekomme und Dosen. Jede Menge. Red Bull-Dosen. Ich glaube, Red Bull ist auch, bevor es Club Mate gab, wirklich das Nerdgetränk überhaupt gewesen. Das halte ich für ein Gerücht. Da gab es nämlich eine Cola, die hieß Jolt Cola und ich glaube, das war das Innengetränk. Okay, das kann nicht sein, weil habe ich noch nie was von gehört. Du kennst nicht Jolt Cola? Nein. Wie jetzt? Nee, wirklich nicht, kann ich nicht. Habe ich noch nie gehört. Hör ich gerade zum ersten Mal. Boah. Das gibt's nicht. Das ist eine Cola mit, glaube ich, den fünffachen Koffeingehalt wie normale Cola. Und das war... Oder das gibt's noch. Das war die in Cola. Hm. Nee, hab ich wirklich noch nie von gehört. Jolt.de. Vielleicht gab's die nur im Osten. Nee, das war Club Cola. Hier, jolt.de, musst du mal draufgehen. Wir haben übrigens auch noch so ein Dings, da kannst du das reinkopieren. Ich spreche alle meine Links. Ich spreche meine Links. Ja, ich bin barrierefrei. Das Problem ist, dass wir dann hinterher keine Shownotes haben. Wie in der aktuellen Sendung. Ich bin ja Gasthorst. Die Gäste müssen immer die Links gesehen habe ich die Dose schon, aber noch nie getrunken. Die gibt's aber mindestens schon 15 Jahre locker. Kennst du diesen ultraschlechten Hacker-Film Hackers mit diesen Kids da, die da durch die Gegend laufen? Und Angelina Jolie. Ja, genau, aber das war jetzt Zufall. Und da wurde dieses Getränk so gehypt in dem Film. 1986 in den USA erfunden. Ja, aber der richtige Hype kam erst in Deutschland, wo dieser bekloppte Hackers-Film lief hier. Also die schmeckt auch gut, also die trinke ich auch gerne. Also das ist für mich eine Alternative zur Red Bull. Also wenn ich die sehe mal irgendwo, dann werde ich die jetzt probieren. Jetzt hast du ja wieder was dazugelernt. Ja, verdammt, scheiße, wir haben doch keinen Bildungsauftrag. Fuck. Korrektur. Ja? Ja, ich bin vom. ist okay. Nein, ich wollte einen Witz machen, aber der hat zu lange gedauert. Mir ist der Name nicht eingefallen. Horst Köhler, wollte ich sagen. Horst Jolt. Köhler. genau. Ja, heißt er so. Horst Köhler hat mich angeschrieben per Mail und wollte, dass wir hier mal die Leute bilden. Aber nee, der Witz ist rum, ist schlecht, ist okay. Aber wo gerade bei Hackerfilmen sind. ich meine jetzt nicht YouPorn oder sowas. Was war denn euer bester Hackerfilm? Oder den ihr einmal nicht die selbst gedrehten. Zählt Tron nicht auch zu einem Hackerfilm? Nein, ich meine jetzt schon so, die er realistisch einstufen würde. Tron war ja eine reines Fiktions Abbildung. Finde ich nicht. Du kennst nicht das Tron? Tron war voll realistisch, fand ich. Also so wo nicht. Ja, Rasenmäher-Man war auch realistisch. Ja. Das ist mein Nachbar. Nee, aber wer war denn euer liebster Film, oder den ihr euch gerne reingezogen habt? Wargames heißt er, glaube ich. Oh ja, Wargames war auch interessant. Da war doch Drew Barrymore, ne? Hat er da mitgespielt. Keine Ahnung. Weißt du, wie lange das her ist, dass ich den Film gesehen habe? Der lief irgendwann mal auf ProSieben, da habe ich ihn mal wieder gesehen. Mit 8-Zoll-Disketten, die er da reingeschoben hat, und es war schon irgendwie geil. Aber das war ja noch vor meinem Lieblingsfilm. Mein Lieblingsfilm war Das Netz. Tada! Was ist das? Kenne ich nicht. Das Netz? Mit Sandra Bullock. Ach, mit seiner, ja. Ah, ja, stimmt. Vor allen Dingen, da war schon viel Apple drin. Übrigens nochmal, um auf YouPorn zurückzukommen. Porno geht auch wunderbar auf dem iPad. So, das war jetzt nur mal so dazwischen eingeschoben. Genau. Zurück zu den Hackerfilmen. Verkaufsargument. Ja, nee. Ja, jetzt bist du mich wieder aus dem Konzept gebracht. Jetzt will ich auch nicht mehr. Hackerporn. Das Netz, Mann. Das Netz, das fand ich geil. Nee, weil auch für mich war ja wieder die Welt in Ordnung, so eine Frau als Hackerin und so Fangirl und Apple und überhaupt, und die saß da in ihrem kleinen, in der kleinen Ecke unterm Dach und hat da gehackt und gemacht und alles voller EDV, und ich fand das cool, damals, so, wo ich noch jung war und das Geld brauchte. Jetzt brauche ich nur das Geld. Wir trommelten da die ganze Zeit. Das nervt. Tron. Tron ist super. Also okay, Tron ist kein Hackerfilm, aber Tron ist, glaube ich, so mein Lieblingsfilm aus der Kindheit. Dein Lieblingstron. Mein Lieblingstron. Ja. Boah, ich wirklich, also Tron ist, doch wirklich, also ich finde ich total genial. Habe ich sehr, sehr gerne gesehen, und ich freue mich total auf Tron 2. Aber so wie man das ab und zu mal so mitkriegt mit Tron 2, ist das so irgendwie ein bisschen wie Stargate. Mit was? Wie heißt das Spiel nochmal hier? Forever? Bin ich jetzt? Duke Nukem Forever, genau. So irgendwie, so man kriegt immer so, also so ein paar Häpselchen. Ja, when it's done. Ja, und immer kriegt man nur was kurz zu sehen, und ich will. Das ist der großartigste Euphemismus, den es gibt. When it's done. In other terms, niemals. Aber nochmal, um zu den Hackerfilmen zurückzukommen, Staatsfeind Nummer 1. Fand ich sehr gut. Also so, weil gut Action und so mit Will Smith und Gene Hackman und so. Mein Lieblingszitat aus dem Film. Warum haben Sie das jetzt gemacht? Hallo. Jetzt das Telefon. Hallo. Jetzt ruft dich jemand. Der Vokoder. Dann kannst du aber auch Auf der Flucht nehmen. Mhm. Richard Kimble. Das war aber kein Hackerfilm. Das war kein Hackerfilm. Der war Arzt. Das macht ja nichts. Dr. Kimble ist Arzt, kein Computer. Ja, aber dann musst du nur den Hackerbegriff weiterfassen. Weil er an Menschen rumgehackt hat, oder was? Ja, so zusammen. Nein. Oh, bei Hackerfilmen sind Julius Hacketal. War ja kein Film, aber das war ein Arzt, der hieß Hacketal. Ich weiß zwar nicht, wo mir das jetzt einfällt, aber gut. Liegt wohl an mangelnder Schlaf. Das ist, warte nur ein Weilchen, dann kommt er auch zu dir. Mit seinem Hamann, mit seinem Hackebeilchen. Das war der Hamann, genau. Das war total. Ach ja. Okay. Nee, aber nochmal, ja, Staatsfeind Nummer 1 war sehr geil, muss ich sagen. Mit dem Horst Schmidt. Ja, und ja, dem, ja. Horst Heckmann. Dem Horst Heckmann. Was ja super passt zu dem Dingsbums-Thema, Hackerfilme. Habt ihr 23 gesehen? Ja. Ja, einmal vor irgendwie, keine Ahnung, 50 Jahren und fand ich doof. Stille. Fandst du doof? Ja, fand ich doof. Warum fandst du den doof? War mir zu übertrieben? Nicht übertrieben, war mir nicht themenbezogen genug. Das war so, der ist so furchtbar abgedriftet, fand ich. Also es gab ja mal eine Dokumentation dazu, wo die das gegenübergestellt haben zu dem Film. Ob jetzt die Dokumentation richtig war oder nicht richtig war, ist fraglich. Spiegel TV hat ja da einiges zugedreht und die meinten, das war schon relativ realistisch, was in dem Film drin vorkam. Ja, also es gibt ja auch da verschiedene, so verschiedene Ansätze dazu, wie man dazu stehen kann und wie nicht. Gibt da bei dem Chaos Radio Express noch eine sehr gute Folge zu. Das ist richtig. Und ich glaube, da war der Frank Hübner zu Gast. Der war ja auch der damalige noch überlebende Bekannte von dem Karl Koch. Wie ich weiß, ich habe das jetzt nur so in Erinnerung. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Ich glaube auch, dass es der Hübner war. Ach ja, auf jeden Fall kann man sich das mal anhören und es ist schon interessant, was so jemand dazu zu sagen hat, der mehr oder weniger diese Hintergründe so ein bisschen kennt. Ein bisschen mehr. So. Ja, ist klar. Also natürlich, der Film muss natürlich ein bisschen aufgepusht werden, sonst hätten sie eine Dokumentation rausmachen müssen. Klar, es war ein Kinofilm und da war einiges fiktiv, aber so die Grundgeschichte hat natürlich gestimmt, was da abgebildet worden ist. Ja, also im Großen und Ganzen gab es das Ganze ja halt und da kann man jetzt halt auch nicht sagen, ja, gab es nicht, hatten wir nicht. Ne? Es ist halt nur nicht so richtig gut zu verifizieren. Für uns als Außenstehende schon gar nicht. Und selbst für die Leute, die damals in der Zeit irgendwie mit verwickelt waren, es gibt ja auch immer noch das Gerücht, der Mensch ist umgebracht worden, oder er hat sich das Leben genommen oder was auch immer. Man weiß halt nicht wirklich, wo es dazu gekommen ist oder was dazu passiert ist. Das sind alles so Mysterien, die nicht einfach aufzuschlüsseln sind. Wo wir aber gerade bei Verschwörungstheorien sind, wollen wir eine viel lustigere Erscheinung der letzten Tage/Wochen, was Verschwörungstheorien angeht, einmal anfassen? Gibt es aktuelle? Oh ja, ganz großartig, ganz toll. Habt ihr schon mal von den Alien Rap Tillion Shapeshifter gehört? Never. Ich las davon auf Twitter und dachte nur so, what the fuck? Ist das wieder nur so ein Meme, was ich nie mitgekriegt habe? Nein. Das ist ein seriös diskutierte Verschwörungstheorie, wo ich muss drüber mal lachen. Da geht es halt um Alien Reptilian Shapeshifter, also außerirdische, reptiliare Gestaltwandler, die unter uns weilen, weil, ja, wie Independence Day das gezeigt hat, das ist ja nicht realistisch, weil ein System beutest du ja nur aus, indem du es untergräbst. Also sind von unseren Machtinhabern viele Alien Shapeshifters, also Reptilian Shapeshifters, die sich aber auch enttarnen lassen. So zum Beispiel diverse Moderatoren von Fox News, in Amerika und sie dann irgendwie bei YouTube irgendwie so kompressionsgeschädigte Videos reingestellt haben und dann irgendwelche Artefakte im Bild siehst, die dann halt zufälligerweise beim Gesicht sind. Aber das sind natürlich ja, die Schuppen eines Reptils. Einfach mal bei YouTube Reptile Shapeshifter eingeben. Das ist der Hammer, das ist so geil. So, jetzt bin ich auf einen Forum gestoßen, wo die also wirklich tatsächlich massiv seriös diskutiert werden. Ja, dass es ja natürlich durchaus möglich wäre. Und dass die ja auch die Filmindustrie in der Hand haben und deswegen solche Filme wie Independence Day produzieren, damit natürlich die breite Bevölkerung von dem Gedanken, dass sie unterwandert werden, abgelenkt werden. Ja? Deswegen gibt es diese Filme wie Independence Day. So. Zur Kräftigung dieses Argumentes, ja, dass das alles völliger Blödsinn ist. Ja, der Seitenbetreiber sagt dann, na, das ist ihm aufgefallen, das kommt jetzt ständig und das ist ja eigentlich völliger Blödsinn. Und zur Kräftigung dieses Arguments gab es dann mehrere Einträge von Leuten, die von außerirdischen Reptilien entführt wurden und gesagt haben, ja, nee, das war so gar nicht, weil die können gar nicht Gestalt wandeln und wohnen nicht unter uns. Die haben uns entführt und haben uns gesagt, das ist nicht so. Das finde ich einfach nur geil. Ja? Reptile Shapeshifter, großartig, großartig. Finde ich gut. Glaubt ihr an die Gestaltwandler, die unter uns leben und uns lenken? Ich darf mich dazu nicht äußern. Please, das ist Reptile. Ja auch mal eine Serie, die, glaube ich, auch zu dem gleichen Zeitraum lief wie so das A-Team in der gleichen Jahreszeiten. V, die außerirdischen, genau, Besucher. Stimmt, ja. Da spielen sie auch alle drauf an und sagen, du hast ja zu viel V geschaut. Aber erstaunlicherweise sind die irgendwie alle jünger. Also sie können das irgendwie nicht gesehen haben oder nicht mitgekriegt haben, weil V lief ja auch nie mehr wieder irgendwie. Das gab es einmal eine Wiederholung oder so, aber das war es dann auch. Ich habe das nie wieder mitgekriegt. Die Serie fand ich gut. Also ich habe die damals gern cool, gesehen. Ja. Ja, hätte ich auch gern. Würde ich auch gern nochmal sehen. Also das ist eine der wenigen Serien, die ich gerne nochmal sehen würde. Wie hieß die nochmal? VD? VD Außerirdischen. Jetzt habe ich schon mal was gepostet. Und das genau. Und das sieht der Horst wieder nicht hier. Unklar. Ah, ja, ja. Entschuldigung. Ja, aber da gab es auch zwei Staffeln oder so. Also es gab einmal VD Außerirdischen Besucher kommen und VD Außerirdischen Besucher kehren zurück oder so, ne? War das nicht irgendwie? Ja, ich glaube schon, ja. Also ja, es gibt hier bei Wikipedia gibt es neben VD Verbraucherschau auch VD Besucher. Ja, die Besucher. Hat einen Link geschickt. Ja, aber du hast nur den Link zu VD Außerirdischen Besucher kommen. Ja, das ist die erste Staffel, genau. Ja, und wir haben ja gerade darüber geredet, dass es noch eine zweite gab eventuell. Ach ja, es ist zu spät. Kleine Kinder müssen früh ins Bett. Mein Gott, wir haben 3 Uhr morgens. Also 15 Uhr. Ja. Naja. die dreibeinigen Herrscher fand ich damals übrigens ganz toll. Morg vom Org. Nein, die dreibeinigen Herrscher. Ja, das habe ich jetzt schon abgehakt mit den dreibeinigen Herrscher. Die waren phänomenal. Die kenne ich gar nicht. Das war eine Serie über die Horste. The Tripods, Mensch. Du kennst das nicht? Nö. Die Tripods? The Tripods, die dreibeinigen Herrscher, das habt ihr nicht gesehen? Kenn ich nur aus Half-Life 2. What? What the fuck? Sei. Mein Gott, ey, ohne Witz. Ich war wirklich in diesem Alter damals, dass ich nicht so viel da haben die im Rücken, im Genick immer was reinoperiert. Nee, auf dem Kopf, so eine Kappe. Auf dem Kopf, so eine implantierte Kappe. Und dann sind so die Schlitz so... und sowas. Das war aber eine englische Serie, ne? Ja, BBC-Serie. Ja, kenne ich. Der Titel war mir nur entfallen. 86 lief die. The Tripods oder die dreimaligen Herrscher. Unglaublich toll. Ich lese gerade die Bücher übrigens nochmal. Also es ist eine Trilogie. Ich lese die Bücher nochmal, super geil. Also ich bin da wirklich total vom... Aber das hat mir damals, wo ich das gesehen habe, wirklich, das war für mich schon so ein bisschen heavy. Da war ich wohl, weiß ich nicht, das hat mich zu sehr mitgenommen irgendwie. Ich glaube, ich war auch eigentlich zu jung, um das gesehen zu haben. Ja, aber der Titel war mir nicht präsent, aber jetzt, wo ich das gehört habe, mit den, jetzt kommt es mir wieder ins Gehirn. Was übrigens für mich, jetzt möchte ich mal meine Seele ausschütten. Mein Herzleid klagen und so. Okay. Kennt ihr den Film The Fog, Nebel des Grauens? Welchen? Den Original oder den Remake? 1980. Kenne ich. Natürlich. Der war irgendwie 1982 oder so, kam der im deutschen Fernsehen. 82 oder 83. Also wirklich im TV. Und meine Erziehungsberechtigten waren nicht zugegen. Und wie das öfter mal kleine Kinder machen, so in einem Alter zwischen 5 und 10, sich dann nachts ins Wohnzimmer schleichen und Filme gucken. Ei. Und ja, bei mir war das dann ein Film von Horst Carpenter. Und ich habe diesen Film gesehen und ungefähr 4 Nächte lang nicht mehr geschlafen. Beziehungsweise, wenn ich eingeschlafen bin, bin ich schreiend aufgewacht. Und dann hatte ich das Schicksal, ich konnte ja niemandem sagen, warum das so ist. Also ich konnte mich nicht mitteilen, weil ich hätte ja dann zugeben müssen, dass ich in der Nacht aufgestanden bin und mich ins Wohnzimmer geschlichen habe und dort verbotenerweise Fernsehen geguckt habe. Tja. Und das willst du jetzt mit uns aufarbeiten? Das möchte ich jetzt gerne mit euch aufarbeiten. Ich habe nämlich den Film von 2006 gesehen und fand den total läppsch. Aber ich würde gerne den Originalfilm nochmal sehen. Ich habe mal gesehen, dass der nochmal kam im TV. Ich habe den aber leider verpasst und zu spät eingeschaltet. Und da fand ich den sogar selbst wieder gruselig, ehrlich gesagt. Da gab es doch auch so einen billigen, relativ schlechtes Remake, Der Nebel, oder vor ein paar Jahren im Kino. Ja, es gab The Fog, Nebel des Grauens 2005 nochmal als Kinofilm. Von Rupert Wainwright. Aber da ging es dann mehr, glaube ich, um Außerirdische, glaube ich, ne? Nee, war auch es die gab gleiche Story. Also war exakt die gleiche Story. Es gab jedenfalls einen Film, der hieß, glaube ich, auch Der Nebel. Und da ging es um so ein Dorf, was dann auf einmal komplett in Nebel verschwunden ist und ein paar Bewohner haben sich dann in einen Supermarkt gerettet und den Supermarkt haben den verbarrikadiert und dann kamen da so außerirdische Wesen, wo sie aber nicht wussten, wo die herkamen und dann hat sich herausgestellt, dass das eine militärische Station war, wo die Experimente gemacht haben mit diesen Außerirdischen, die sie gefunden hatten und die dann auf einmal freigekommen sind und hin und her. Und der hieß aber auch Der Nebel und der lief vor ein paar Jahren im Kino. Ja, das ist eine Geschichte aber von Stephen King gewesen. Was genau. Du jetzt meinst und hat gar nichts mit The Fog zu tun. Genau, Fog, Nebel des Grauens versus der Stephen Nebel. Kings Der Nebel, genau. Ja, im Originaltitel The Mist. Also hat überhaupt nichts mit The Fog zu tun. Genau, es war Mist, ja, stimmt. Gut, dann habe ich das durcheinander gebracht, aber mit Nebel war was. Ja, war aber was mit Nebel, genau. Stephen King Film kann man vielleicht auch mal nicht gucken. Ja, ich habe gesehen den Film und ich fand eine. Du fandest das Ende scheiße. Wo dann der Nebel weg war und. wo sich der Nebel lichtete und die Sonne aufging. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Hat den irgendeiner gesehen? Also, ich habe den gesehen, meine ich, ja. Der ist an mir vorbeigeglitten. Ja. Aber ich mag eigentlich keine Stephen King-Filme, weil eben die Enden immer scheiße sind. Der einzige Stephen King-Film mit meinem Freund, hätte ich bald gesagt, Horst. Nicholson. Einer flog übers Kuckucksnest? Nein, das war was anderes. Ist denn der? Wo er dann so im Hotel? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, Shining. Genau. Oder? Shining. Überhaupt, Horst Nicholson, super geil. Als Schauspieler. Ja, vor allem als Joker in Batman. Ja, ja auch nicht schlecht, aber. Fand ich damals sehr gruselig, fand ich sehr bösartig. Ja, toll. Gefällt mir. Ich mag den Horst Nicholson. Ja, also da kann man eigentlich fast jeden Film von gucken. Besser geht's nicht zum Beispiel. Ja. Ja, aber der hat ja so eine unheimlich lange Filmografie, die kannst du nicht nachholen. About Schmidt war sehr anrührend. Weil er mit dem Wohnmobil durch die Gegend gefahren ist, ne? Ja, ich glaube. Wo er war noch Versicherungsvertreter und ist dann als Rentner ist er Rentner geworden und da kam mit seiner Freizeit nicht klar. Und seine Frau ist dann, glaube ich, auch gestorben oder irgendwie war da was. Und dann hat er sich ein Wohnmobil gekauft und ist dann da seine Tochter besuchen gefahren und hat da so einiges erlebt und hin und her. Irgendwie sowas war da, ne? Ja, sowas in der Richtung. Er kam mit dem Altwerden nicht so klar und war jedenfalls so, war auch schon länger her, ich glaube vor 3 oder 4 Jahren, ne, lief der Film. Naja, genau. Ja. Genau. Ach, hey. Wen ich sehr großartig finde, ist der Horst Walken. Was für ein Gerät? Ich habe einen Horst, Entschuldigung. Der Horst Walken. Ah, ist ja, super. Das ist nicht, der nicht verwandt mit Frau Jolie? Nee, das ist John Voight, also Horst Voight. Genau, richtig. Die sehen sich zwar so ein bisschen ähnlich, aber sind nicht die ein und dieselbe Person, leider. Oder zum Glück, wie auch immer. Übrigens, ich stehe ja so auf elektronische Musik und so und fand den ganz grandios in einem Musikvideo von Fatboy Slim. Fatboy Slim. Super geiles genau. Video, muss man unbedingt gesehen haben. Ich komme jetzt leider nicht auf den Namen. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Ja, ich habe das, glaube ich, sogar. Muss ich nochmal gucken, weiß ich jetzt auch, mir fällt nicht der Titel ein, aber warte mal. Fatboy Slim. Die haben auch immer so tolle Namen. Praise You? Nee, nicht Praise You. Right Here, Right Now ist es nicht. Ist es wirklich nicht Praise You? Nee. Das ist definitiv nicht. Weapon of Choice. Heißt der Track. Okay. Weapon of Choice. Ja. Wunderbar. Hier ist eine entspannte Stille eingetreten. An dieser Stelle ist Meditationsphase gefragt. Ja. Yoga. Der Track ist so geil. Hört ihr alle den Track jetzt gerade? Ja, klar, wir hören uns jetzt alle den Track an. Ich glaube, den lege ich nochmal drunter. Kann man es hören? Alles gehört? Ja, so viel da. Ich finde, das gewinnt halt maximal durch den Tanz. Durch den Horst. Ja, das ist schon extrem ansprechend. Also er macht es auch mit so einer Ernsthaftigkeit und es ist ja so wie so ein One-Shot aufgebaut. So, also es sind zwar Schnitte drin, aber es sieht alles so aus, als würde er in einem durchweg dazu tanzen und fliegen und springen und hüpfen. Und überhaupt sowieso. Ja, unglaublich toll. Find ich ganz grandios auch, dass man so ein filmischer Superstar sich dazu hergibt, sowas zu machen. Also das macht ja nicht jeder. Aber Superstar würde ich ihn noch nicht mal nennen. Also er hat ja viele, ich möchte fast sagen, B-Movies gespielt. Die waren dann zwar immer großartig und ich will, ja, Aber ich habe jetzt so die Mega-Blockbuster waren, glaube ich, gar nicht so viel. True Romance, Pulp Fiction, God's Army, super geiler Film. Ja, aber das ist auch kein richtiger, nein, ja, aber... Batman's Rückkehr? Film, nochmal, aber das sind nicht so die Blockbuster. Batman's Rückkehr vielleicht. Du meinst jetzt nicht, dass Pulp Fiction kein Blockbuster war? Ja, nein, aber ich sage ja, dass das nicht so viele waren. Also God's Army ist ein großartiger Film, den ich mir jedes Mal angucke, wenn er im Fernsehen läuft und ich mir demnächst auch oder wenn sie rauskommt, die Blu-ray holen werde. Aber es war jetzt nicht der Kassenschlager, wo du sagst, den hat jeder schon mal gesehen. Nicht? Nee. Also ist nicht mein Eindruck, weil immer wenn ich frage, kennt ihr God's Army, sagen alle, ne. Aber es ist ja auch so ein komischer Titel. Also der Titel an sich ist nicht so eingängig für viele Menschen, glaube ich. So, weil God und Army, nee, will ich den gar nicht hören. Ja, aber ich erkläre das ja auch immer, was es ist natürlich. Ja, aber okay, dann müsste man sich eigentlich dran erinnern. Weil das ist dann doch schon recht prägnant, sag ich mal. Ach, da fällt mir gerade ein, bei so solchen göttlichen Filmen und so, also wo es jetzt um Gott geht, God's Army, fällt mir ein, dass ich immer noch nicht geschafft habe, den blutigen Pfad Gottes 2 zu gucken. Muss ich mal nachholen. Kennt ihr Reservoir Dogs? Ja. Ist geil, oder? Ehrlich? Ich fand den sehr lustig. Also er gehört nicht zu meinen Favoriten. Ja, Favorit würde ich auch nicht sagen, aber man kann ihn sich angucken. Ja, einmal. Auch nochmal. Nur weil er von Quentin Tarantino ist? Nein. Weil ich ich finde den, also ich mag auch zum Beispiel Harvey Keitel. Wie heißt er? Harvey Keitel. Genau. Harvey Keitel finde ich großartig. Und der spielt auch so ich finde, der spielt immer sehr überzeugend. Und ja, deswegen, also ich habe auch zum Beispiel Pulp Fiction gerne gesehen. Moment. Ist Reservoir Dogs der Film, in dem Harvey Keitel mit so eine Straße, so ein Pfad über die Hollywood Hills oder sowas ähnliches cruised mit noch anderen Leuten dabei im Auto über irgendwas redend und dahinter wird er die ganze Zeit bedrängt von einem anderen Auto und das wird angehupt und irgendwann überholt der Wagen und Harvey Keitel gibt daraufhin Gas, drängt ihn mehr oder weniger von der Straße, nimmt seine Knarre, steigt aus und den Rest erzähle ich nicht, weil sonst ist die super geile Szene im Arsch. Aber war das der Film? Das ist das, wo sie sich am Anfang im Café in so einem Bistro treffen, wo keiner den Namen des anderen weiß, weil sie alle nur Mr. Blue, Mr. Pink, Mr. irgendwie in irgendeiner Farbe benannt heißen. Und dann irgendein Ding drehen und dann sich in einem Lagerhaus treffen, weil alles schief geht. Punkt. Und dann gibt es eine sehr interessante interessante Szene, wo zu dem schönen Lied Stuck in the Middle of You ein kleines Experiment mit einem Rasiermesser getan wird. Vielleicht sollte ich den Film auch nochmal auf meine Liste der, ich muss sie nochmal gucken, Filme draufstecken. Und ich bin ja großer Fan von Wuxia-Filmen. Was? Wuxia-Filme. Kenne ich nicht. Das sind ja also so asiatische Schwertkampffilme. Wie Hero oder House of Flying Daggers. Du meinst Martial Arts? Ja, Martial Arts. Also die Originalbezeichnung ist irgendwie Wuxia. Also Wuxia beschreibt halt diese Schwertkampfkunstform und da halt so richtig schön übertrieben, so ein richtiger Eastern halt in dem Moment. Also auch ja. Mit so verklärt romantisch und also auch ich trete dir ins Gesicht und fliege dabei 50 Meter. Genau und stoße mich von dem Boden ab und fliege dann und stehe dann im waagerecht an der Wand und kämpfe dann erst mal eine halbe Stunde mit dem Schwert, bis ich dann mit einem mit einem Abstoß erstmal 200 Meter weit fliege und in der Luft noch 500.000 Schläge austeile. Und durch den Bambuswald durchspringe, genau. durch die Baumkronen. Genau. Ja, guck ich hoffnungslos, verklärt romantisch mit großen Bildern und vielen Emotionen, total übertrieben, unglaublich lustig, ja. Du schaffst es. Ist nicht so mein Ding. Ich bin ja, gut. Ich bin ja Trash-Liebhaber. Ich finde ja Trash unglaublich toll. Was war denn euer absoluter Lieblingsfilm? Ich habe meinen schon genannt. Mein absoluter kann ich nicht sagen. Ich habe, das schwankt. Ja, also bei mir schwankt es auch, aber mal so, was völlig verklärt romantisch, um bei diesem Ding nochmal zu bleiben, in meinem Gehirn sich festgesetzt hat, ist halt Tron. Hackers fand ich auch gut und es gibt noch. Hackers fandest du gut? Hackers fand ich gut, damals fand ich super. Also ich fand, war sehr... Völlig, also das war ja der völliger... Ja, aber ich hab das ja in einem Kindesalter gesehen. Ich habe das nicht gesehen mit einem Wissen oder so, sondern in einer Zeit, wo du deine Fantasie noch so anstrengen kannst, um zu glauben, ja, aber, dass es so ist. Ich schätze mal, da warst du vielleicht so 14, 15, wo der Film lief. Aber da hat man ja auch schon so ein bisschen... Also wo ich den gesehen habe, da war ich wohl auch so... Ja... ungefähr, aber er war mir schon stark. Stimmt. Der ist erst vom 95. Also er kann auch gar nicht so. Und da war für mich auch schon klar, dass das total utopisch ist, was die da machen. Also da hatte ich schon so ein Wissen, dass ich, dass das total unrealistisch war. Vielleicht habe ich den Film in einem Zustand geistiger Umnachtung geguckt. Also irgendwie im... Standard. Im Red Bull-Cola-Rausch unter zu viel Coca-Blatt oder was auch immer. Nee, also ich habe den Film letztens nochmal irgendwann gesehen, aus irgendwelchen Gründen, und fand den da auch nicht mehr so ansehenswert, aber nee, Tron ist mein... Ich habe mich entschieden. Obwohl ich auch Pulp Fiction... Naja. Pulp Fiction ist eigentlich so ein Film, den muss man eigentlich, um den wirklich komplett zu verstehen, zweimal gucken. Ja, logisch. Finde ich nicht. Also, beim ersten Mal habe ich den nicht komplett... mitgeschnitten. Das ist wie Sin City oder die Neuen Pforten. Nö, finde ich gut. Neuen Pforten, war das nicht mit diesem Buchhändler? Und das, genau, Johnny Depp. Der war auch grandios. Das sind dann solche Mindfuck-Filme. Aber ich habe mich auch für einen Lieblingsfilm entschieden und ich bin für Feivel der Mauswanderer. Bitte? Der ist ganz toll. Der ist putzig, es ist so nice, ja. Aber das, ja, ist jetzt, der ist knuffig. In dem Bereich Cartoons ist das okay. Aber als der Überfilm. Der Überfilm? Der Überfilm ist für mich das Boot. Nee. Was? Nein, niemals. Im deutschen Film, der kann schon nicht mal. Der kann niemals der Überfilm sein. Deutsche Filme sind die schlechtesten Filme der ganzen weiten Welt. Lola Rent war doch geil. Nein, zum Beispiel. Auch nicht. Ich gucke kaum deutsche Filme. Nur wenn ich muss. Das ist ja das Problem. Deutsche Filme werden unterschätzt. Nein, ich gucke fast jeden Film. Also jeden Film zumindest mal, um ihn gesehen zu haben. Um mitreden zu können. Ja, vielleicht auch das. Also ich bin auch ein bisschen filmsüchtig. Also zum Beispiel so Fernsehen finde ich völlig furchtbar. Aber sobald ein Film im Fernsehen läuft, dann gucke ich mir den vielleicht auch mal an. Je nachdem. Ob Sieglinde mich lässt oder nicht. Aber so, ja, doch. Also da gucke ich auch dann deutsche Filme und deutsche Filme sind meistens nicht so. Obwohl ich dieses Jahr das erste Mal einen guten, war das dieses Jahr oder vor 3 Jahren, einen guten deutschen Gangsterfilm gesehen habe. Also, es werden teilweise deutsche Produktionen unterschätzt. Es gab auch gute deutsche Serien. Jetzt zum Beispiel... Lasko. Ach, nein, nicht Trash auf RTL oder sowas. Der große Bellheim. diese Theologie mit diesem Kaufhauskönig da, tralala, und den ganzen großen deutschen Schauspielern, die das war gar nicht schlecht gemacht, damals. Nicht? Gut. Ich habe den nicht gesehen. Nee, also wie gesagt, deutsche Filme oder deutsche Serien bin ich voll raus. Also ich musste dann immer mal so zwischendurch, musste man dann halt mal so reinschauen, ne, weil Oma und Opa und Mama oder diese, und Opa diese, haben dann immer irgendwie so einen Kram angeguckt. Und ja, diese Rotlichtgeschichte hier, der König von St. Pauli, dieser Sechsteiler oder was, der war doch auch nicht schlecht gemacht. Also wie gesagt, Du bist aus Deutschland. Alles, was ich bisher gesehen habe, hat meinen Geschmack so, aber so überhaupt nicht getroffen. Hat den komplett verfehlt, so dass ich irgendwann dann wirklich, ich gucke nur deutsche Sachen, wenn meine Frau das unbedingt gucken möchte und ich nicht irgendwas Besseres zu tun habe. Dann lasse ich das neben also mir so mal vorbeiflimmern, aber dass ich das aktiv gucke, nee, ist mir noch nicht passiert. In der letzten Zeit zumindest. Ja, na gut. Es kann ja nicht jeder den gleichen Geschmack haben. Das wäre ja auch langweilig, sozusagen. Da würden alle nur Cola trinken, so ungefähr. Genau, mit Mango-Guave-Geschmack. Nein. Nein? Selbst nicht das. Selbst das nicht. V wie Vendetta fand ich auch gut. Oh ja, der war gut. Oh ja, der war gut. Wild Things. Ich komme nicht mehr mit den Links hinterher. Gab's auch einen zweiten Teil von, aber der war scheiße. Hast du ja noch nicht mal Pfeil gepostet. Ja, ich kam noch nicht dazu. Ich war noch was am Suchen. Ah, jetzt habe ich das, was ich gesucht habe. So. Also suche ich jetzt hier nach Feivel. So, Feivel. Aber bitte. Ja. Der Mauswanderer. Teil 2, die Feivel und der Mauswanderer und seine Freunde waren nicht gut, ja? Das ist wie in einem Land vor unserer Zeit. Oh, Binne fliegt! Genau. Das war übrigens Petri. Ja, super, ich liebe ihn. Genau. Und da war auch der erste, war so Kinofilm und die anderen 6 oder so waren scheiße. Es gibt noch mehr Teile davon? Ja, in einem Land von unserer Zeit gibt es so 5 oder 6 Stück. Wow. Ja, und alles so dann so Fernsehformate, die einfach schlecht waren, fand ich. Ja, der wurde ja auch bei Super RTL permanent durch die Wiederholung. Durch die Mangel genommen, ja, genau. Nee, ja, aber ja. Nochmal, um das daran anzuknüpfen, es gab wirklich, es war 2008, einen deutschen Kinofilm, der wirklich für mich persönlich wirklich richtig gut war. Wirklich richtig gut. Jetzt kommst du aber nicht mit Kein Ohrhasen, bitte. Oh mein Gott. Nein, ich glaube, der Film hat ungefähr 3 Zuschauer gehabt. Wovon einer ich war. Ich weiß es nicht, ob der erfolgreich war oder nicht. Aber der Film war grandios. Chico. Kenne ich nicht. Das war mir so klar. Von Fatin Akin mit Dennis Muschito und Moritz Bleibtreu. War das mit der türkischen Schauspielerin, wo früher rauskam, dass sie eine Pornodarstellerin war, oder bringe ich da jetzt was durcheinander? Nein, da bringst du was durcheinander. Du verwechselst das mit dem. Es gab auch eine Geschichte dazu mit einer Frau, das war aber Lady Bitch Ray, die dort geschauspielert hat. Mit. Wir haben übrigens einen Horst verloren. Aha. Ja. Unsere Leitung ist zusammengebrochen. Wahrscheinlich, ich tippe jetzt davon mal auf Zwangstrennung, weil so irgendwann werden ja die hat gesagt, jetzt ist Ende im Gelände. Ja. Oder er hat seine Rechnung nicht bezahlt. Das war. Also auf jeden Fall bei diesem Chico-Film, da gab es halt eine deutschsprachige Rapperin, die damals auch für viel Furore gesorgt hat. namens Lady Bitch Ray, die dort ihr Schauspieldebüt, glaube ich, gemacht hat und ansonsten auch irgendwie die ist, glaube ich, schwer gebildet, also so studiert, glaube ich, Linguistik und Germanistik oder sowas. Tja. Disconnect. Ja, er hat einen Disconnector-Host und wir versuchen ihn wieder zurückzuholen. So, ich glaube, er ist wieder da. Horst, hören Sie mich? Ja. Er ist wieder da. Er ist leiser als vorher, aber er ist da. Bin ich zu leise? Nee, jetzt nicht mehr. Ja, nicht leicht, kurz an. Ja, mein allseits beliebter 24-Stunden-Disconnect hat sich eben gerade bewährt. Ha, so früh um 21 Uhr abends kommt das bei dir? Ich habe den extra so eingestellt. Ah, gut. Hast du so angerufen, gesagt, hier, liebe Festnetzleitung, bitte sagt mir nicht, dass um irgendwie anders, sondern um die Zeit. Ja, gut. Ich meine, da schläfst du ja normalerweise auch. Ja, eben. Also komme ich gerade vom Einkaufen wieder und leg mich mal hin. Ah, schön. Meine Güte. Und wieder ist eine jetzt? Mentale Stille. Ja. Mentale Stille, genau. Das Netz rauschen. Das Rauschen im Internetwald. Das ist eine richtige Filmshow diesmal gewesen. Ja. Ich habe ja noch zwei Sachen gepostet, aber da mich hört. Nein, Rain Man habe ich gelesen. Da kam mein Disconnect dazwischen. Ich wollte gerade drauf einhaken. Rain Man ist ja natürlich ein sehr melodramatischer Film. Ne? Aber grandios. Das ist korrekt. Genau. Und auch der Soundtrack, ich glaube, der war von dem deutschen Zimmerpeter. Nee, der hat doch den gleichen für True Romance. Ich glaube, die den Soundtrack gemacht haben, das war der gleiche. Also, der war Rain Man und True Romance. Es gibt einmal Hans Zimmer. Ja, und der war auch bei Rain Man, der Hans Zimmer. Und bei True Romance war, glaube ich, auch Hans Zimmer. Und es gibt als nächsten, warte mal, wie heißt der? Ich vergesse. Doldinger, der das Boot gemacht hat. Das war auch ein Deutscher. Das war Alex Christensen. Ah, nee, Quatsch. Das war das Remake. Das war dieses Techno-Geheimbilder. Hey, das war damals zu der Zeit, wo das rauskam, richtig gut. Das Boot. Ja. Ach. Ja. Leck mich doch am Stuhl. Ach nee. Schmeckt so holzig und das wissen wir ja schon von dem Manko. Klaus Doldinger hat den Original-Soundtrack zu dem Boot gemacht. Ah ja, das war ja dein Lieblingsfilm, das musst du ja wissen. Der Film war geil. Mein Lieblingszitat aus dem Film: Hast du Haare in der Nase? Ja. Und ich im Hintern. Lass sie uns zusammen knoten. Auch schön. Klaus Badelt. Wie? Wäre der nächste noch. Nee, aber bei True Romance, bei diesem Soundtrack fand ich zu True Romance so genial. Also ich persönlich und auch zu Rain Man. Deswegen bin ich der Meinung, das war Hans Zimmer. Das kann sein. Aber wie gesagt, das sind so die großen, so Hans Zimmer, Klaus Badelt. Und Harald Faltermeier, Axel F. Harold. Harold oder Harald? Harold. Oder Horst. Horst. Ja, da gibt es übrigens ein sehr geiles Video zu Axel F. Aus Monsters vs. Aliens. Kennt ihr den? Link her. Oh, wann muss ich hier links bringen? Ah, Stuhl. Monsters. Ich hatte aber noch was anderes gepostet, nämlich... Nein, sag's nicht. Wieso? Sag es nicht. Es nicht das Boot. Es ist furchtbar. Es ist ein sehr schlecht filmografisch umgesetzter Film. Die Kameraführung ist völlig für den Arsch. Der Bildschnitt ist völlig versaut. Bitte nenn den Titel nicht. Die wilden Dinge? Er hat es tatsächlich getan. Der Film, der war, ich fand den grandios. Der zweite Teil war nicht gut, aber der erste Teil war gut. Also ich würde Wild Things trotz der Besetzung unter C bis F Movie ablegen. Dennis Richards. Denise Richards. Dennis, ja. Dennis, die geile Sau da. Wer war denn das noch? Die Neve Campbell oder wie die hieß? Neve Campbell, Bill Murray, Theresa Russell, Robert Wagner. Robert Wagner, war das nicht Hart, aber herzlich? Genau der. Mit dem schönen, schicken Mercedes und dem Hausmeister, dem Chauffeur und dem Hund? Eben jener, genau. Friedwart hieß der Hund übrigens. Ja, war auch, das war auch so eine Sendung, Serie zu meiner Sturm- und Drangeszeit als Kind. Ja, zusammen mit Simon & Simon. Und ja? Falcon Crest. Falcon Crest. Knight Rider, Airwolf. Knight Rider, A-Team. MacGyver, grandios. Bitte zu entschuldigen, dass ab dieser Stelle keine Links mehr gepostet werden und in den Shownotes nach diesem Anfall von Wortklaubereien keine Shownotes zu diesen aufgeführten Dingern. Wir schwelgen in Erinnerungen. Das geht aber zu schnell. Kennst du den kleinen Tierfreund? Den kennt keiner, schade eigentlich. Was ist denn der kleine Tierfreund? Kennst du Frühstücksradio? Das wurde auch so ausgesprochen. Nein. Kennst du Günther den Treckerfahrer? Nein. Auch nicht. Okay, ich glaube, an dieser Stelle sollten wir uns verabschieden. Okay, dann hören Sie auch die nächste Woche rein, wie es, wenn es heißt Monsters vs. Aliens. Ja, hast du den Film gesehen? Was für ein Film denn jetzt? Welchen? Hast du den Film gesehen? Monsters vs. Aliens. Nein, ich nicht, glaube ich. Nein. Da gibt es eine sehr großartige Szene, nämlich, kennst du Stephen Colbert? Der Name sagt mir was. Ist es von Comedy Central? Kommt immer nach Jon Stewart? Ich gucke so gut wie... Und verarscht so diese CNN rechte Schiene also die Republikaner. Ja? So, und da wird bei Monsters vs. Aliens ist dann eine 3D-Animation von Stephen Colbert als Präsident der Vereinigten Staaten, der dann versucht, mit den Außerirdischen zu kommunizieren und wird dann so von seinen Sicherheitsbeamten wird er dann zu dem Raumschiff geleitet, steht dann oben auf so einer riesigen Bühne kurz vor diesem Alien-Raumschiff und fängt dann an, über die universelle Sprache des Universums Musik zu kommunizieren und fängt dann an, Axel F. zu spielen. Und es ist so geil. Es ist so großartig. Okay, der dritte Film für heute, der auf meiner Liste sitzt, für muss ich mal gucken. So, ich habe jetzt noch zwei Links gepostet zu Frühstücksradio. Ist das ein Film gewesen? Nein, das ist eine Comedy-Serie gewesen in einem Radiosender. Lief jeden Sonntag Vormittag von 8 Uhr bis 12 Uhr. Und daraus sind da viele Comedy-Stars entstanden, wie zum Beispiel der Dietmar Wischmeier. Kann mir irgendjemand sagen, auf welchem Radiosender das lief? Also auf meinem Radiosender lief das nicht. FFN. Das ist doch ein niedersächsischer Sender. Ja, und? Trotzdem kann du kommst doch aus dem Osten. Ich komme nicht aus dem Osten. Du bist der Hörst. Aber Frühstücksradio, da sind auch überregionale Comedy-Stars drüber entstanden. Zum Beispiel Günther der Treckerfahrer wurde dann auch noch auf andere Radiosender portiert. Und zum Beispiel auf SWR3 gab es das denn mal und hast du nicht gesehen. Also das ist recht bekannt. Der kleine Tierfreund Dietmar Wischmeier. Das ist mein Bericht durch den Land der Reisen und Bekloppten und so einen Scheiß hat der da gebracht. War echt ganz gut. Sagt mir nix. Ja, das ist Regionalradio, da kannst du nicht mitkommen jetzt. Toll, es wird jetzt rausgeschnitten. Wir schneiden gar nichts. Nee, hier wird überhaupt nichts geschnitten. Hätte mir auch vorher einer sagen können. Oh. Ja, jedenfalls Frühstücksradio war so zu der Zeit ganz groß, wo RTL Samstagnacht auch ganz groß war. Das ist so groß, so groß. Okay, liebe Leute. An dieser Stelle muss ich kurz einmal aussteigen. Und entweder wir bringen den Podcast jetzt zu Ende oder wir machen eine Pause. Ich würde plädieren, wir bringen den jetzt zu Ende. Okay, tschüss. Genau. Weil wir sollten doch tschüss. Ins Eierbettchen gehen. Tschüss. Ja, bis demnächst. Es ist 15 Uhr, wir gehen nicht ins Bett. Gesegnete Nachtruhe oder so ähnlich. Guten Morgen. Tschö. Tschö.